1. An genem tag wirst du sagen, ich dank dir, Herr, denn obwohl du mir gesöhntest, hat sich dein Zorn gewendet, und du hast mich getrostet. 2. Wahrlich, Gott ist mein Rettung, ich bin zuversichtlich und fürchte mich nicht, denn der Herr, Jahwe, ist mein Stärke und mein Lobgesang, und von ihm kommt mein Heil. 3. Mit Freude werdet ihr wasser aus den Quellen des Heils schöpfen. 4. An jenem Tag werdet ihr sagen, dank dem Herrn, ruft seinen Namen. Mark sein Taten unter den Volken bekannt und verkündet, das sein Name erhaben ist. 5. Sink dem Herrn, den hat großes Vollbracht, die Soul überall auf der Erde bekannt gemacht wer den. 6. Jubelt und jorcht, Bewohner Zions, denn der Heilige Israels ist groß und mitten unter euch.